Hallo, so. Lieber Martin. Hallo, Sven. So, ja, das ist die Nullnummer. Wir probieren mal was Neues aus. Und zwar einen neuen Podcast mit dem Namen. Ich hatte da mal eine Frage. Ich weiß nicht, hörst du über Podcasts eigentlich überhaupt? Ein bisschen? Von Zeit zu Zeit. Manchmal. Ich hatte mal eine Zeit lang von Frau Gehring den Podcast abonniert. Aber seit ich iTunes nicht mehr benutze, höre ich auch keine Podcasts mehr. Also. Ja, ist schon krass, dass das da irgendwie so eingefasst ist. Also ich hatte mir überlegt Folgendes. Ich habe manchmal so Fragen, die ich eigentlich irgendjemand mal stellen will, nicht unbedingt, um sie zu beantwortet, also um sie beantwortet zu bekommen, einfach nur, weil sie als gute Startpunkte für Diskussionen oder Gespräche sich einfach eignen. Und ich dachte mir, das macht sich eigentlich ganz gut, wenn man da mit jemandem wie mit dir redet, wo die Chemie halt einfach, glaube ich, stimmt, der irgendwie klug ist und so weiter, und das macht dann irgendwie, glaube ich, viel Spaß. Und und die Frage heute wäre also einfach nur zum Testen, ist nämlich, wie unterscheidet sich ein Gespräch, was aufgezeichnet wird, von einem Gespräch, was nicht aufgezeichnet wird? Ich würde zum einen, glaube ich, damit anfangen, dass das Mikrofon natürlich als Subjekt, Objekt im Gespräch partizipiert. Also, ja. Dass, und vor allen Dingen eigentlich als so eine Art Resonanzraum und Spiegel funktioniert. Plötzlich muss man, also und gleichzeitig auch als Gewicht, also die Aufzeichnung dann sozusagen in materieller Form durch das Mikrofon zwingt den jeweils Sprechenden oder die jeweils Sprechende dazu, nochmal sozusagen so eine Schleife vor dem Sagen selbst einzubauen. Das finde ich nämlich auch. Ich habe nämlich oft überlegt, woran liegt es eigentlich, dass man vorsichtiger wird, bloß weil es aufgezeichnet wird? Weil noch ist ja nichts passiert eigentlich. Also die Sache ist ja überhaupt noch nicht ins Netz in dem Fall oder wo auch immer gekippt worden. Eigentlich, es ist seltsam, irgendwie braucht man mehr Selbstbewusstsein, wenn man in ein Mikro spricht. Obwohl sich ja eigentlich vom Gedanken her, ich muss dann immer so daran denken, dass man ja erst beim Sprechen manchmal denken kann, was vorher noch gar nicht gedacht wurde, also Kleist hier, ne, dieses Dingens. Die allgemeinige Verfertigung der Gedanken oder so, ne? Ja, Wissenspoetologie, also im Kontext der Wissenspoetologie, also wir sprechen eben ein, also auch bei Wittgenstein natürlich gibt es zum Beispiel diese Stellen, wo er sich die Frage stellt, was unterscheidet eigentlich Denken von anderen Tätigkeiten, und genau eben darauf hinweist, dass wenn Denken nicht sprechen ist, Denken nicht schreiben ist, Denken nicht basteln ist, dass dadurch eben überhaupt auch dann das Problem entsteht, wo Denken eigentlich stattfindet, und das dann sozusagen eigentlich fast nur zu mythischen Erklärungen des Ortes des Denkens führen kann. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir diese Unterscheidung, das Denken eben was anderes wäre als das Sprechen, aufheben, ist es vollkommen klar, dass Sprechen und Denken, also das Sprechen das Denken verändert, oder das Denken das Sprechen an ein anderes Sprechen ist als ein... Ja. Nee, also dann ist eigentlich Denken immer schon Sprechen und Sprechen immer schon Denken. Das bin ich, also ich denke nämlich eigentlich, dass es eigentlich sich auch so verhält. Aber gleichzeitig scheint es so zu sein, dass die potenzielle Öffentlichkeit, zu der du irgendetwas sagst, also wenn es nur einer ist und es ist in einem geschlossenen Raum und kein anderer kann es mithören, etwas mit dem Denken tut, wenn man so will. Vielleicht gar nicht mal so sehr mit dem Sprechen, aber mit dem Denken tut. Also scheint es da doch noch irgendwas Vorgelagertes zu geben. Naja, zum Beispiel mein Pseudonym, also es, ich, du, ja, ist ja genau eben darin sozusagen fundiert, dass man sich der Versuch, das Bewusstsein dessen zu erhöhen, dass ich nicht nur das bin, was ich sozusagen in Sätzen mit ich formuliere, oder ich mit dem, was Kant dann irgendwie transzendentale Apperzeption des Ich-Denke, wie er sozusagen bezeichnet hat, zusammenhängt, sondern dass das, was ich bin, bis zu einem gewissen Teil eben auch losgelöst von mir ist. Und das nur im bewussten Sprechen eben dann auch sicherstellen kann, oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand, der dann mit mir spricht, wirklich mich als Adressaten hat, das, was ich als ich sehe, und aber auch gleichzeitig in Form, wenn jetzt über mich als in den Form als dritten Person gesprochen wird, also auch die Aussagen, die über er gemacht werden, dementsprechend, was ich mir wünschen würde, was die Leute sagen, wenn sie über mich erzählen. Und genau, ja, ja. Diese Problematik steckt da eben drin, dass man in dem Moment, wo man aufgezeichnet wird, viel bewusster ist, dass das, was man gesagt ist, hat, wir sozusagen den Raum der eigenen Kontrolle verlässt. Ja. Dieser Kontrollverlust, der plötzlich dem Sprechen, dem aufgezeichneten Sprechen widerfährt, ist, glaube ich, das, was dem Ganzen natürlich dann nochmal, also insofern einen anderen Drive gibt und das ist quasi auch eben genau dieses Bewusstwerden, das esse ich du sozusagen, ist eigentlich das Mikrofon in materieller Form. Ja, wenn man so will. Was ich eigentlich, also vor allen Dingen, was mich halt immer wieder erstaunt ist dabei, dass genau diese Antizipation von dem, was andere über einen sagen, irgendwie zu einem selber gehört, nämlich, also weil man ja das andere ja auch gar nicht hören will und auch gar nicht gleich bewertet zum Beispiel. Also wenn man irgendetwas hört, was man glaubt, gar nicht zu einem, also was gar nicht zu einem gehört sozusagen, dass man das auch gar nicht für voll nimmt. Und was ich damit meine ist, wenn man nachher diese Aufzeichnungen, die wir jetzt hier machen, wieder abspielen und uns selber dann nochmal anhören sollten, so, dass man dann halt auch ganz schnell merkt, wenn man, also wenn das Bild, was man innerlich von sich hat, wie man von außen wahrgenommen wird, weil man das ja dann in diesem Fall auch dann tun kann, wenn die nicht übereinander liegen, also wenn die Folien irgendwie nicht mehr passen zueinander, dass man dann eben auch in so ein ganz komisches Uncanny Valley kommt, wo man sich halt unwohl fühlt mit dem, was man gesagt hat. Weil eigentlich fühlt man sich ja in diesem Augenblick, wo man sagt, gar nicht so unwohl. Wobei ich sogar nochmal zum Ausdruck bringen würde, dass es nicht mal auf der inhaltlich-semantischen Ebene anfängt, sondern die erste Konfrontation, der man sich stellen muss, ist der Klang der eigenen Stimme. Also, ja. Das ist vielfach schockierender, dass man sich selbst eben nicht als sich selbst erkennt. Mhm. Und auch da quasi durch die Möglichkeit der Abspielung und der Wiederholung der Aufnahme eigentlich halt diese unmögliche Figur der Begegnung mit sich selbst doch irgendwie möglich wird. Ja. Also das Spiegelbild in seiner Flüchtigkeit. Ich glaube, ähnlich schockierend ist für Leute, dass das erste Foto, das von ihnen gemacht wird, also die Begegnung mit dem ersten Foto, nur eben ist es da halt ein visueller Eindruck. Man kann die Augen verschließen davor, wie man aussieht, aber man kann nicht die Ohren verschließen davor, was man sagt und wie man sich anhört. Ja, ich finde, das ist halt auch interessant. Also wenn man jetzt so zurückdenkt, so in die Geschichte auch rein. Erstens gab es ganz lange gar keine Möglichkeit, außer vielleicht also den sprichwörtlichen See oder was auch immer, von sich ein Bild zu haben. Aber es gab sogar noch viel weniger die Möglichkeit, sich zu hören eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also klar, wenn man sich irgendwie einen Finger ins Ohr steckt, dann kann man sich besser hören als nicht. Aber jetzt gibt es diese Möglichkeiten. Und was es mit den Menschen macht, interessanterweise, und das kann man natürlich auch irgendwie billig finden oder irgendwie scheiße finden oder sehr durchsichtig finden, wie oft, also wie jetzt also Bildmaterial und auch Audiomaterial und so weiter, ständig nochmal neu produziert wird. Also gerade in der Musik hat man das ja viel. Ich habe vor kurzem im Podcast gehört, da ging es darum, dass man also in den 80ern und 90ern alle drei Worte neu geschnitten hat, wenn man gesungen hat. Also dann wurden halt immer drei Worte gesungen und dann, damit man also keine Fehler hat. Und darüber wurde dann eine Art von Authentizität im Prinzip produziert, die überhaupt gar keine war. Und das hat sich, glaube ich, auch geändert. Und da es aber gleichzeitig so ist, dass das für uns jetzt überhaupt gar nicht machbar ist, muss man aber gleichzeitig mit diesen perfekt gepolischten Produkten irgendwie in Wettstreit treten. Mhm. Zumindest kommt man sich so vor manchmal, habe ich so das Gefühl. Also, du meinst der Wettstreit mit der produzierten Authentizität, die ja genau deshalb schon keine sein kann. Ja, aber also uns selber ist man aber so so weit davon entfernt, ein einziges zu sein, wie du ja gerade eben selber meintest, dass man sich deswegen sogar noch viel zerbrechlicher und verletzlicher vorkommt, wenn man dann eben ein Produkt irgendwie erzeugt. Also das finde ich irgendwie auch interessant. Dieses sich zur Schau stellen und quasi dem Ideal der Produktion nicht gerecht zu werden. Wenn man in Anbetracht sozusagen fehlerhaft konstruierter Produkte ist es vielleicht heutzutage dann auch nochmal sogar weniger ein Problem als früher, aber auch damals gab es natürlich die Unterscheidung zwischen einer Platte und einem Live-Auftritt. Also gerade das hat ja dem Live-Auftritt auch den Wert verliehen, dass man sagt, es gibt gute Live-Bands, es gibt gute Aufnahme-Bands. Und ich schaue mir die Band auch nochmal live auf und bin dann entweder enttäuscht darüber, dass sie nur halb so gut spielen können, wie sie klingen auf Platte, oder bin total begeistert, weil eigentlich die Platte total sauber produziert ist. Also gerade, das ist ja, ich habe nie selber Musik gemacht, aber eben auch immer bei Aufnahmen die Frage, wie sauber will man das haben? Also wie sauber soll es klingen? Also im Bereich des Punks sozusagen war ja auch das Teil der Authentizität, unsauber zu produzieren, obwohl man das hätte viel besser machen können. Also auch insofern. Ja, genau, aber das ist halt auch lustig, ne? Das sind ja produzierte Fehler, die da. Genau, also was dann auch irgendwie wieder dazu gehört, ne? Dass man also, dieses Problem der Authentizität eben scheint ja eigentlich gar keins zu sein, weil Authentizität sowieso ein Produkt ist, also gar nicht existieren kann, wenn man es genau nimmt. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man heute eben vielleicht auch nach dieser Authentizität sucht. Und ich glaube, Hipsterkultur und so weiter ist, glaube ich, ein großer Ausdruck davon, dass, weil man eben mehr Informationen zur Verfügung hat und einfach feststellt, dass so ganz, ganz wenige Sachen so etwas wie so eine Art Reinheit oder so etwas Absolutes überhaupt haben, wie Authentizität ja eigentlich zum Ausdruck bringen will. Also. Ja, ich meine, bei Authentizität, also gerade in Anbetracht der vielfältigsten Möglichkeiten, sich selber, also wenn man sich selber schon als fragmentarisch wahrgenommen hat, stehen einem heute halt eben unglaublich viele Möglichkeiten zur Verfügung, etwas Neues zu bauen. Und genau der Widerspruch oder das schwierige Verhältnis zur Authentizität besteht genau in diesem Auseinanderbrechen von auf der einen Seite dem Ideal des natürlich Gewachsenen, also gerade die Entscheidungslosigkeit als Authentizität zu haben, auf der anderen Seite eine Vorstellung von Authentizität, die eigentlich eine radikal bewusste Entscheidung für etwas bedeutet. Und die Frage ist halt, ob man das versucht aufzulösen oder ob man, also das kann eigentlich immer nur einseitig sein, oder eben genau Authentizität in dieser Dialektik und in dieser Widersprüchlichkeit sich entfalten zu lassen. Ja. Dass man auf der einen, also für mich taucht die Frage zum Beispiel, immer wieder auf, wenn ich mir so anschaue, was Schauspieler machen. Schauspieler, die ja sehr stark darauf trainiert und konditioniert werden, gewisse Gestiken, Mimiken fast im Schlaf zu produzieren. Ja. Und in dem Moment, wo wir sozusagen jenseits der Bühne, verliert der Schauspieler ja nicht die Fähigkeit, etwas darzustellen und etwas sozusagen zu simulieren. Mhm. Und die Frage ist dann immer, was passiert, wenn diese Simulation einer Emotion am Ende vermittelt über eine mehr oder weniger lange Kausalkette dazu führt, dass diese Emotion real ist. Also ja. Wir würden alle sagen, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in eine Bar oder in einen Club lächelnd reingehe oder ob ich im Prinzip schon beschämt zu Boden schaue. Und je nachdem, wie ich in diesen Raum reingehe, reagieren Leute in diesem Raum auf mich. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich bin zwar traurig, aber ich will eigentlich nicht traurig aus diesem Raum wieder rausgehen, ist es doch eine durchaus positive Fähigkeit zu sagen, man kann diese Traurigkeit bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Aber eben, was ja auch nicht bedeutet, dass man dann nicht mehr traurig wäre. Also, sondern man überlagert die Traurigkeit. Mhm. Und natürlich, und da wäre dann wieder genau die Frage der Authentizität. Ja, die Frage ist das halt, oberflächlich, ist das sozusagen nur gespielt und in Wirklichkeit bin ich traurig? Oder ist sozusagen dieses Überlagern der Traurigkeit nicht eben auch eine Form, mit dieser Traurigkeit umzugehen? Das würde ich auch sagen. Wir haben plötzlich eben beide Ebenen und ich glaube, es ist unglaublich schwierig, dass... Es scheint mir so eine Art Prioritätenfrage zu sein. Also bewertet man den Wunsch, jetzt nicht traurig zu wirken, höher als die Traurigkeit, die einem inhärent ist. So. Mhm. Also das scheint so das Hauptproblem zu sein. Und je nachdem, und es scheint tatsächlich auch mit dem Werturteil auch tatsächlich verbunden zu sein, was einem wichtiger ist. Also ob die Handlung, etwas zu ändern in der Situation, wichtiger ist. Und das kann eine Art von Authentizität sein, also das wäre jetzt vielleicht Punk in dem Fall, wo man also sagt, also wie gehandelt wird, ist sozusagen das, was es auszeichnet. Oder dann eben eher das, was halt in uns liegt, so die Seele der Menschheit oder was auch immer, die Human Condition, so die dann also sich in Gefühlen ausdrückt, die also für alle im Prinzip pur sind. Also es stimmt natürlich nicht, also ich habe gerade eben Aircodes gemacht, so stimmt glaube ich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht das alles, was wir heute als Gefühle uns so einreden, am Ende nicht doch wieder soziale Konstrukte sind. So. Also ich glaube, dass wir dann in vielen Dingen halt doch eher konditioniert wurden, dass das, was wir jetzt fühlen, Trauer heißt und dass deswegen dieses Symbol mit bestimmten Akten oder Handlungen eben dann zu tun hat und einfach auch Sachen auslöst dann wieder. Ja, wobei ich natürlich trotzdem sagen würde, das ist dann auch Trauer. Also jetzt, wenn Trauer sozusagen als das Verhalten der Trauer und auch sozusagen die Haltung der Trauer, also sozusagen das, was man von außen betrachtet, führt eben nach innen auch zu einem Zustand, den man durchaus vollkommen zu Recht Trauer nennt. Wir könnten ihn auch anders nennen und dann wäre Trauer vielleicht was anderes. Also da gibt es auch, glaube ich, dieses Moment der Authentizität, also diese Problematik, dass das soziale Verhalten eben nicht biologistisch naturell erklärt wird, aber trotzdem darf das eben auch wieder nicht dazu führen, dass wir sagen, es gibt keine Trauer mehr. Nee, das ist ja genau. Es gibt ein soziales Verhalten, das wir Trauer nennen und auch, das wir auch als Trauer empfinden. Aber wir sagen, Trauer könnte auch ganz anders sein und Trauer könnte auch ganz anders empfunden werden. Genau, es ist kein Naturgesetz. Es gibt kein Naturgesetz, dass man sagt, wenn ich traurig bin, dann ist ein naturalistischer Mechanismus da, der dann dazu führt. Genau. Was ich meine ist bloß, also es könnte ja sein, dass wir in 200 Jahren oder 2000 Jahren, wenn die Evolution weiter sich entwickelt hat, uns einfach Schwimmflügel wachsen oder was weiß ich, wenn wir traurig sind zum Beispiel. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber mir geht es um das Prinzip des Arguments jetzt gerade eben, dass also Authentizität, das ist ein schwieriges Wort, Authentizität im Sinne einer Natürlichkeit, die in uns liegt, so, die wir also nicht verbergen sollen oder nicht verbergen sollten, weil es dann nämlich echt ist oder was auch immer, das ist, glaube ich, nicht die Art der Authentizität, wie sie heute, glaube ich, auch eher vertreten wird. Nämlich eher so im Sinne von, ich meine es ja richtig. Also, und das ist, glaube ich, dann eher konstruktivistisch, weiß ich nicht, aber zumindest so eine konstruierte Art von Authentizität. Nee, ich denke, da bewegt man sich so im Umfeld von zwei Punkten oder Problemkomplexen. Das eine ist, glaube ich, eng verbunden mit einer sehr naiven Vorstellung von Natur auch und eben der Trennung von Natur und Kultur und die dann auch quasi die Authentizität mit so einer Art von Unreflektiertheit auch dann fast schon automatisch verknüpfen muss, weil das Bewusstsein dann, also weil dann auch so eine ganz klare Trennung von Körper und Geist damit einhergeht. Also und dort, wo der Geist regiert oder der Geist überhaupt irgendwie in Erscheinung tritt, kann es nicht mehr rein natürlich sein, also kann man dann auch schon nicht mehr authentisch sein, was dann, wo wir uns die Frage stellen müssen, also müssen wir dann vollkommen berauscht durch die Gegend laufen, damit wir überhaupt authentisch sind, und Punk würde dann sagen, ja klar, müssen wir, zum Beispiel. Also oder zumindest eine gewisse Lesart des Punks würde dann sagen, no future, und Knochenfabrik zum Beispiel singt, im Körper, der gesund ist, dem genügt ein leerer Geist. Und, sehr schön, ja. Wobei natürlich die Knochenfabrik-Texte auch immer sozusagen ironisch, also in ihrer Ironität wahrgenommen werden müssen. Und das ist auf jeden Fall der eine Problemkomplex. Und das andere ist natürlich eine Frage der Konsequenz. Also bedeutet, und da wäre nämlich an der Punkt, dass authentisch sein dann bedeutet, der Worte Handlung folgen zu lassen und eine gewisse Dauer der eigenen Überzeugung. Also ich kann nicht heute sagen, Geld verdienen ist scheiße, aber morgen auf einem Major-Label spielen. Ja, stimmt. Ja. So, auf der anderen Seite, auch da könnte man natürlich sagen, wir leben nun mal in kapitalistischen Produktionsverhältnissen, die uns eine gewisse innere Widersprüchlichkeit immer von uns abverlangen. Also die einen gewissen objektivierten Umgang mit unserem Körper abverlangen, die uns immer wieder dazu bringen, in gewissen Umständen gegen unser eigenes Wollen und gegen unsere Überzeugung zu handeln. Und auch dieser Widerspruch zwischen Konsequenz und Handeln, wirst du sagen, ist an sich gar nicht so auflösbar. Ja, ich glaube auch, das hängt halt viel damit zusammen, wie wir halt, also wie die Gesellschaft eben strukturiert ist, eben in vielen Bereichen. Was ich halt interessant finde daran ist, also dass ja so Sachen wie, und das soll ja nicht mal unbedingt ein Vorwurf sein, aber viele Leute machen sich das, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass sowas wie Common Sense und so eine Sachen ja auch nichts weiter sind, als aus der Mitte einer Kultur heraus die erstmöglichste Assoziation als wahr zu betrachten. Also und daraus entsteht dann so ein Glaube daran, dass also wer nicht denkt, Recht hat. Also es gibt ein Buch, was also super beliebt ist, gerade so unter so Productivity-Typen, das nennt sich Thinking Fast and Slow. Da geht es genau darum, also wer schnell denkt, hat mehr Erfolg und man kann es auch nachweisen und so weiter. Das heißt also, denk bloß nicht zu lange drüber nach, reflektiere bloß nicht zu dolle deine Sachen, weil das Beste, was dir passieren kann, ist einfach zu handeln. Ja, ich meine, ich glaube, da kommt es natürlich auch zu so einer Übertragung. Also jeglicher Lernprozess hat ja zum Ziel sozusagen einer Verinnerlichung oder beziehungsweise fast schon Automatisierung gewisser Handlungsabläufe. Aber jetzt, ich glaube, das, was dort aber dann unterschlagen wird, ist genau dieses Moment des Lernens, das eben zeitintensiv ist. Also nachdem ich sozusagen gelernt habe, in gewissen Situationen fast intuitiv, also zum Beispiel schreiben, nachdem man irgendwann mal gelernt hat, Buchstaben hinzumalen und dann irgendwann diesem Malen einen anderen Status verleiht, dass es jetzt Schreiben ist und dann schreibt man Sätze. Mhm. Und dann wäre es natürlich störend, jedes Mal mir wieder klarzumachen, das sind eigentlich nur Linien, die ich ziehe. Mhm. So. Und da wäre das Denken irgendwann hinderlich, wenn ich schnell was aufschreiben will. Mhm, genau. Aber ja, auf eine gewisse Art und Weise müssen wir uns klar machen, dass der Prozess, in dem wir Schreiben gelernt haben, ja, das mehrere Jahre in Anspruch genommen hat. Ja, vor allen Dingen ändert sich ja auch der Inhalt, das, was wir als Schreiben betrachten. Also während tatsächlich, sagen wir mal, in der Grundschule vielleicht das Schreiben damit zu tun hatte, auf laminiertem Papier bestimmte Buchstaben nachzumalen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat ja Schreiben, zumindest jetzt, wo wir jetzt in der Universität sind, ja viel mehr damit zu tun, genau diesen das, was wir noch nicht gedacht haben, zu denken und gleichzeitig auf Papier zu bringen oder aufs Digitale notfalls zu bringen. Also was man da auch noch mit zunehmen könnte, wäre vielleicht Polanyi hier, Tacit Knowledge, dieser Zusammenhang, dass also sehr viel, was man lernt, auch vergessen werden muss, damit man es überhaupt tun kann. Also das, glaube ich, wäre auch nochmal so wichtig, das aber gleichzeitig eben wieder nicht aus den Augen zu verlieren, also sich das bewusst zu machen, dass man also zwar Schreiben verlernen muss, in dem Sinne, wie man es in der Grundschule hatte, aber gleichzeitig eben überhaupt nötig war, damit man überhaupt zur nächsten Stufe, wenn man so will, aufsteigen kann. Ja, genau. Und das Schwierige ist natürlich, also oder die Herausforderung ist dann, sich diesen Lernprozess wieder vor Augen zu führen, wenn man sich wieder neu abbiegen will. Und ich glaube, genau die Möglichkeit des neuen Abbiegens ist eigentlich das Spannende. Ja, das stimmt. Mir ist das in meinem Leben ein paar Mal begegnet. Eine Sache war zum Beispiel, als ich mich länger mit Neurophilosophie beschäftigt habe und einen Artikel gelesen habe, dass der zum Ausdruck brachte, dass Kinder, die mit Fingern zählen lernen, besser und schneller das Zählen lernen. Mhm. Meine Vermutung wäre, dass es mit der Abstraktionsleistung zu tun hat, also dass man quasi alle Objekte in Finger verwandeln kann und damit diese erste Abstraktion vollzieht. Ja. Und nachdem man alles in Finger verwandeln kann, kann man natürlich auch alles zählen. Mhm. Und gegen Kinder, die am Objekt zählen lernen, am einzelnen Objekt zählen lernen und dann für alle Objekte lernen müssen, neu zu zählen. Mhm. Das war nur so eine Spekulation von mir. Und dann habe ich versucht, mir selber die Frage zu stellen, wie habe ich eigentlich zählen gelernt? Ja. Und da ich mir die Frage nicht beantworten konnte, weil es so in meinem Leben verschüttet ist, dass ich da auch nicht selber rankomme, habe ich einfach neu angefangen, mir Zählen beizubringen und habe dann eben wieder mit Fingern gelernt zu zählen. Und bin dann einfach die Straße lang gelaufen, habe die jeweiligen Finger gestreckt und dann bis 100 gezählt und mal wieder zurückgezählt. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, Binärzählen zu lernen. Aber eben dann die Frage, was passiert eigentlich, wenn man versucht, den Lernprozess plötzlich nochmal bei Null anfangen zu lassen? Was natürlich nicht geht, weil ich habe nicht vergessen, was Zahlen sind und dass ich zählen kann. Ja. Aber war der Versuch, quasi eine alte Lernstruktur zu überlagern. Das ist eigentlich interessant, weil solche Probleme hat man ja, glaube ich, insbesondere in den klassischen Kulturwissenschaften, so Ethnologie und so weiter, vor Augen viel und Anthropologie natürlich auch vor Augen, wo es also unterschiedliche Zählsysteme gibt und auch unterschiedliche Wichtigkeiten. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß jetzt nicht, also es gibt zwei Podcasts, die da irgendwie mir immer einfallen. Das eine ist This American Life, die öfters mal solche Sachen machen. Die kennen bestimmt auch alle, aber Radiolab ist vielleicht nicht ganz so bekannt, ist also im Prinzip auch so eine populärwissenschaftliche Radio-Feature-Sendung. Und da gab es einen Beitrag, kann ich mich noch dunkel dran erinnern, wo sie einen Stamm besucht hatten, das logarithmisch zählt. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber bei denen ist dann also die Mitte zwischen, das ist jetzt einfach nur frei erfunden, aber so in der Art muss man sich das vorstellen, die Mitte zwischen 1 und 10 ist dann 7 und nicht 5 und sowas. Und dann gibt es ein anderes Volk, das weiß ich jetzt nicht, ob das damit drin war, das müsste ich nochmal rausholen, die also nicht zwischen links und rechts, sondern alle Himmelsrichtungen unterscheiden. Mhm. Und also das auch schon immer konnten, überhaupt nicht verstehen können, wie die, also Leute das nicht von vornherein können. Also und diese Zusammenhänge sind natürlich extrem interessant, weil damit irgendwie so eine Art, und jetzt wieder auch ein großes Wort, so Inkommensurabilität zwischen Kulturen irgendwie auftaucht dann. Weil also das Links und Rechts ist ja nicht Osten und Westen. Also und gleichzeitig ist natürlich die Mitte, wenn sie denn logarithmisch gemacht wird, ja eine ganz andere. Und das heißt also, dass wenn man aus westlicher Sicht meint, also man könnte alles miteinander vergleichen und es wäre äquivalent, also alle Denkschulen, die wir hier so haben, seien äquivalent zu dem, was dort so ist, dass man sich, glaube ich, ganz bewusst machen muss, wo das nämlich eigentlich losgeht, nämlich beim Lernprozess. Also da wird uns eigentlich schon eingetrichtert, dass das, was wir tun, richtig ist, weil, guck mal, das war ja schon immer richtig und du kannst dich ja gar nicht mehr daran erinnern, dass es jemals hätte anders sein können. Ja. Also, ich schreibe das mal kurz mit. Also wenn hier zwischendurch irgendwie Papierrascheln ist, dann liegt es daran, dass ich nebenbei Notizen mache, weil es wird nämlich auch Shownotes geben, wo man dann so ein bisschen was zumindest dazu nachlesen kann. Vielleicht nicht alles, aber so ein bisschen, damit man es nachvollziehen kann, weil wir, glaube ich, ziemlich schnell reden. Aber da müsst ihr jetzt durch. Also auch sehr empfehlenswert in dem Kontext ist natürlich Wittgensteins Übergewissheit. Also im Prinzip, da hat er bis kurz vor seinem Tod Notizen gesammelt. Also die meisten Wittgenstein-Werke sind ja nur Notizzettel, Sammlungen und Zusammenstellungen von Herausgebern danach. Aber jetzt über Gewissheit ist schon noch sehr viel von ihm und sehr lange hat er daran gearbeitet und geht genau der Frage danach im Prinzip, was denn eigentlich gewiss sein kann. Und das, also eigentlich ist es eine Abhandlung über Skeptizismus und die Grenzen und wir sagen Reichweite des Skeptizismus. Eine gewisse Art und Weise würde ich aber, könnte man auch sagen, dass es sich durch das gesamte Wittgenstein-Werk zieht, immer die Grenzen des Denkbaren und die Frage eben des Zustandekommen dessen. Also nicht umsonst ist der Traktatus ein mythisches Buch, das sich sehr bewusst an der Struktur der Schöpfungsgeschichte der Bibel abarbeitet. Also deswegen gibt es da 7 Punkte. Und was aus der Erkenntnis heraus resultiert, dass die Logik selber nicht auf einem logischen Fundament zu bauen ist oder nicht kann, weil sie sagen, dann eine Metalogik provozieren würde, die wieder eine Metalogik hervorbringen würde. Deswegen ist der Beginn des ganzen logischen Konzeptes muss demnach mythisch sein und ich glaube, das hat Wittgenstein auch da versucht. Und da sind die Grenzen natürlich logisch gezogen. Ja. In Übergewissheit ist das viel mehr eben eingebunden in das Spätwerk Wittgensteins, wo es um Sprachspiel um Lebensform geht, die eingebettet ist in ein Weltbild. Und das eben ganz klar gebunden ist an reale Praktiken der Leute. Also was tun die Leute? Und eben nicht mal vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht mal darin, was sagen die Leute, sondern das Sprachspiel ist eben Teil einer Lebensform. Also wir müssen uns nämlich dann auch anschauen, welche Gestik, welche Mimik, welche Handlungen werden parallel zum Sprachspiel vollzogen oder tragen eben dazu bei, dass dieses Sprachspiel überhaupt erfolgreich sein kann. Und das Weltbild, der Begriff ist ein bisschen schwieriger, aber es ist vollkommen klar, dass wir sozusagen einen gewissen Bestand an Annahmen haben, die uns früh ansozialisiert und sozusagen anerzogen werden, die wir kaum in Frage stellen können, ohne dadurch sozusagen das gesamte darauf aufbauende Gerüst in Frage zu stellen. Das ist halt, glaube ich, auch, also das finde ich interessant. Also das soll nicht heißen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das soll ja nicht heißen, dass das, was geschaffen worden ist auf diesen arbiträren Auswahlen von ich weiß nicht, wie heißen denn die? Es gibt so einen Grundnamen, Axiome irgendwie, ne? Wie heißen die? In der Mathematik gibt es einen ganz bestimmten Begriff dafür. Axiome und Prämissen? Genau, aber es gibt einen, also die quasi nicht bewiesen werden können. Axiome. Genau, Axiome, das sind die, genau. Und das soll ja nicht heißen, dass die also deswegen schlecht sind. Also ganz im Gegenteil, wir können zum Mond fliegen und sogar bis zum Mars und so weiter, wenn man daran glaubt. Das muss man natürlich auch immer so sehen. Also ich glaube daran. For the record. Jedenfalls, aber was halt interessant daran ist, und das, glaube ich, wird zu selten gesehen, dass es offensichtlich auch noch einen Plan B geben könnte, der auch zu einem Ziel oder zumindest zu anderen Erkenntnissen führen, die dann genauso unter diesen Prämissen wiederum wahr sind. Ja. Also, und das ist interessant, weil dass unsere Logik zum Beispiel so zweiwertig ist im Wesentlichen und dann darauf aufbauen, dann was weiß ich, Modallogik und was nicht alles gibt hier, liegt halt vor allen Dingen in unserer Kultur begriffen. Also es gibt eigentlich es gibt zwischendurch, das hört man dann immer wieder mal so durch, so in mystischen Sachen, dass die Indianer wohl mal einen dritten Zustand kannten und mit dem auch gedacht haben und mit dem und so weiter. Aber, also in Amerika, ich meine jetzt natürlich die Natives, die Indigenen. Ja, genau. Also, ich will keinen offenden hier. Ja, wobei, also, ich meine, die da eben, also nochmal, du hast natürlich recht, es geht dann, dass Dinge sozial konstruiert sind, läuft nicht zwangsläufig darauf hinaus, dass sie falsch oder schlecht oder unwahr oder wie auch immer sind, sondern letztlich müssen wir auch da vielleicht die Frage stellen, wozu führen sie? Und eben genau auch die soziale Konstruiertheit kann viel mehr eine gewisse Flexibilität ermöglichen und auch dazu auch einladen, Experimente mit dem eigenen Verhalten zu machen und dann quasi Reaktionen abzuwarten und eine gewisse Offenheit für auch die Abweichung, also die Anerkennung der Differenzen von Menschen. Also dahin könnte das im besten Fall führen, dass wir sagen, okay, wir machen das, weil es sich tradiert hat, weil es über einen längeren Zeitraum das erfolgversprechendste Verhalten war. Aber genau in dem Moment, wo wir merken, dass es auf individueller oder kollektiver Ebene Probleme verursacht, die Offenheit zu haben, naja, dann probieren wir eben was anderes aus. Ja. Und wir sind an ganz kleinen Punkten, also wie es kann man dort anfangen und schauen, was kommt dabei raus. Das ist, glaube ich, die wichtige Lektion, die man daraus lernen kann. Also ich muss da auch gerade nochmal an meinen Affenfallen-Projekt denken. Also ich hatte irgendwann mal ein Bild gesehen, dass man irgendwo auf der Welt mit Hilfe von Kokosnüssen und Ketten Affen fängt. Und das funktioniert im Prinzip so, dass ein Stück Zucker oder eben irgendwas Begehrenswertes für den Affen in eine Kokosnuss gelegt wird und der Affe dann zur Kokosnuss läuft. Die Öffnung ist so ausgeschnitten, dass er mit der offenen Hand in die Kokosnuss greifen kann, aber in dem Moment, wo er das Objekt, das er sozusagen begehrt, herausziehen will, muss er eine Faust machen. Und durch diese Faust kommt er nicht mehr durch die Öffnung und dann kommen diese ganzen ekligen, also dann, das wird benutzt, um Wasserstellen zu finden, auch vielleicht auch um den Affen wirklich zu fangen und umzubringen. Und das ist aber ich sah da eine gewisse Analogie zu so identitären Konstrukten von Menschen. Also dass Menschen eine gewisse Idealvorstellung davon haben, wie sie zu sein haben und wo sie gerne wären. Und dass eben in dem Moment, wo wir uns klar machen, welche Strukturen, also was wir daran eigentlich begehren, also sagen, das Begehren hinter der Identität versuchen zu identifizieren, sind wir vielleicht dann in der Lage, die Hand zu öffnen und uns die nächste Affenfalle zu suchen. Also die Idealvorstellung war letztlich dann quasi wie Spider-Man von Affenfalle zu Affenfalle sozusagen, sich voranzufangen, um damit eben einen Zustand zu erreichen, in dem man sehr flexibel, aber eben sein eigenes Bedürfnis und Begehren befriedigen kann. Und das, also so ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, er auf der einen Seite gerne Sportler wäre, aber dann irgendwie eigentlich aber auch noch gerne raucht. Und man vielleicht sagt, okay, warum will ich eigentlich Sportler werden? Ist das irgendwie eine Frage der Gesundheit oder ist das eine Frage der sozialen Anerkennung? Und dieses Verhalten ist eigentlich sozusagen erstmal widersprüchlich, aber wenn es vielleicht eher um soziale Anerkennung geht und die dann plötzlich beides ermöglicht, dann wäre halt die Frage, ob man vielleicht nicht das Ideal, Sportler zu werden, aufgibt und stattdessen einen anderen Weg findet, eben das Rauchen oder was auch immer zu verwirklichen. Und dass damit vielleicht auch ganz viele, also dass einfach eine gewisse Flexibilität mit dem Selbstbild auch ermöglicht. Also, ja. Und auch, ich könnte mir halt vorstellen, dass worum es mir dabei auch ging, ist so ein gewisses Moment der Aktivität zum Ausdruck zu bringen, dass wir ganz häufig in gewissen Verhaltensmustern gefangen sind. Dass wir aber sozusagen auf eine gewisse Art und Weise auch diese Verhaltensmuster, unter denen wir selber leiden, auch wieder reproduzieren und immer wieder auch Situationen schaffen, in denen dieses Leiden auftaucht. Und dass wir genau diese komische Situation vielleicht dadurch lösen können, dass wir uns klar machen, welches Begehren eigentlich in dieser Leidensstruktur verwirklicht wird. Ja, also weil im Prinzip ist es ja nur die andere Seite der Medaille für das, also dass wir etwas begehren, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir darunter leiden, dass wir es nicht haben. Und ich denke mir nämlich auch oft, also dass so ein Pluralismus von, na, ich will nicht Wirklichkeit sagen, weil es stimmt nicht. Also es gibt schon irgendwas intersubjektiv Überprüfbares zwischen uns, auf das wir uns irgendwie einigen können. Ob das jetzt konstruiert ist oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, aber prinzipiell glaube ich schon daran. Aber ein Ortswechsel passt vielleicht wirklich besser oder eine Art von wenn es das gibt, ich keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendein Wort aus, so eine Art Kulturkonstruktivismus, der uns als für diesen Moment ad hoc eben dienen kann, um bestimmte Ansichten möglich zu machen überhaupt erst. Und ich glaube da, und das passt auch gut zusammen mit dem, was du sagst eben, sind wir ein Stück weit auch angekommen, wenn man so will, oder im Augenblick, vielleicht nicht angekommen, ist das falsche Wort, aber zumindest im Augenblick habe ich so das Gefühl, dass wir als westliche Welt, wenn ich für diese jetzt mal sprechen darf, ausnahmsweise, dass wir genau an diesem Punkt sind und nämlich feststellen, dass wir um einen Pluralismus, um einen, also was auch immer, Wissenschaftspluralismus, also transdisziplinäre und interdisziplinäre Projekte überall zeigen das ja im Prinzip, eigentlich auch gar nicht drumherum kommen, weil also so eine Art von Integration, wie man sie sich unter einer einzigen Kultur schaffenden Welt oder also Bevölkerung irgendwie vorgestellt hat, funktioniert ja offensichtlich nicht, weil es einfach viel zu viel ausschließt. Also ja, wobei ich eben mit so ganz stark generalisierenden Aussagen immer, wirst du sagen, immer sehr skeptisch. Und da hast du natürlich auch recht. Weil zum Beispiel so ein Konzept wie Nationalismus funktioniert ja durchaus noch. Ja. Also, und das funktioniert aufgrund institutioneller, struktureller, wir sagen, Wirklichkeiten. Mhm. Und hat für ganz viele Leute auch noch eine gewisse Attraktivität, die mit aller ekligen Konsequenz, die das dann auch häufig eben hat. Hm. Und da würde ich sagen, sind wir dann doch, also in dem Bereich dann doch noch nicht so weit, dass wir auch dort vielleicht gewisse Identitäten und wir es einfach über Bord werfen, weil sie zu nichts Gutem führen und weil sie sozusagen Ausschlussmechanismen haben, die höchst problematisch sind und immer wieder auch Leute verletzen bis umbringen. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Ich denke, wo du vielleicht recht hast, ist, dass zumindest in der westlichen Welt die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, viel, also und auch die Informationen verfügbar sind, viel bewusster, viel selektiver, sich Kombinationen zusammenzustellen, also eine Kombinatorik der Lebensformen möglich ist. Ja. Auf der anderen Seite natürlich aber immer das Problem ist, wie stark ist das auch gewollt irgendwie, dass die Leute wirklich sehr, wie soll ich sagen, sich ihre Identität zusammenbauen? Und wie weit ist das in Erziehung angekommen? Also auch da die Frage zu stellen, also die Menschen, die uns erzogen haben und haben ja noch zu anderen Zeiten und mit anderen Voraussetzungen gelebt und sagen, reproduzieren natürlich das, was sie selber erlebt haben und finden Lösungen auf die Probleme, die sie hatten, die nicht mehr ganz analog den Problemen sind, die wir heutzutage vielleicht haben. Und das ist natürlich immer wieder spannend, wie gehen wir eigentlich dann wieder um? Ja, also ja. Auch quasi die Möglichkeit der polymorphen Identität ist ja auf eine gewisse Art und Weise für andere Menschen selber wieder eine Identität. Also ja, im Prinzip könnte man ja auch zwei Menschen sein in der Postmoderne, in Anführungsstrichen. Ne? Also, aber also was ich daran interessant finde, wo du das jetzt so weitergedacht hast, ist eigentlich, dass in dem, was ich gesagt habe und so gut ich es, glaube ich, auch gemeint habe, gleichzeitig aber schon wieder so eine Art von Kontrollwunsch da ist. Nämlich, dass man also den Kontrollverlust, den wir vorhin ja irgendwie auch nochmal kurz angesprochen hatten, eigentlich ja nicht haben will, sondern ganz im Gegenteil, man möchte ja Kontrolle und zwar indem man eben sich seine Identität oder seine kulturelle Eingebundenheit oder was auch immer selbst eben konstruieren will. Und das ist genau eigentlich, und damit ist aber wieder ein Machtanspruch ja auch wieder verbunden. Also weil was man ja eigentlich macht, ist im Prinzip, man möchte sich die eigene stärkste Identität aufbauen. Und vielleicht ist das auch nicht der richtige Weg, vielleicht muss man einfach damit leben, dass das eben alles ineinander fließt, aber auch zerfließt gleichzeitig. Und wenn wir nämlich dann wieder Kontrolle haben wollen würden, halt auch sofort wieder das Unterdrückungspotenzial und einfach diese Problematik, die mit Macht ja sowieso immer zusammenhängt, also dass da Gewalt einfach immer im Spiel ist, einfach gegeben ist. Und dass das vielleicht gar nicht der Weg ist, wie man das machen kann. Ja, also du hast insofern natürlich recht, dass da einen totalen Kontroll, sogar nicht nur sozusagen Wunsch nach Kontrolle, sondern also sozusagen den inneren Wunsch nach Kontrolle, sondern auch durchaus einen äußeren Wunsch nach Kontrolle. Also auch die mittlerweile ja mehr und mehr sozusagen so eine neoliberale Idee der Selbstverwirklichung, die einem nicht nur sozusagen ermöglicht, sondern gleichzeitig dann auch schon aufgezwungen wird. Also dass man eben glücklich sein muss, weil man sozusagen die Möglichkeiten hätte, glücklich zu sein. Und wenn man das dann eben nicht ist, dann ist das das eigene Problem, um das man sich kümmern muss. Und auch quasi dort jegliche Schuld plötzlich bei einem selbst verortet wird. Und dann quasi der Zusammenhang, in dem man aber trotzdem ja immer noch eingebettet ist, komplett, wie soll ich sagen, entschuldet wird und man einfach alleine dasteht mit dieser Aufgabe. Das zum einen und zum anderen aber auch quasi es ganz klar ist, dass so eine totale Selbstgestaltung oder sozusagen so eine kontrollierte Selbstgestaltung immer wieder auch Effekte zeitigt, die gar nicht so zu kontrollieren sind. Also ich habe das zum Beispiel, also jetzt vielleicht beispielhaft, bei meinen Tintenklecksen, das hast du ja schon mal gesehen. Und Können wir auch verlinken. Also können wir auch verlinken. Da ging es mir ja auch, zumindest ein Aspekt des Ganzen, neben dem Verhältnis von Bild und Text, war ja die Unmöglichkeit der Kontrolle. Also man tropft Tinte auf ein Blatt und man kontrolliert die Tropfen und wo sie hinfallen, aber wie sie sich dann verhalten, spätestens wenn man das Blatt faltet, entzieht sich wieder meiner Kontrolle. Ich kann versuchen, gewisse Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen, aber ich kann es nicht komplett kontrollieren. Und gleichzeitig auch dann das Beschreiben dieser Blätter im Sinne von, ich habe eine Assoziation aus dem Tintenklecks und fange an und habe meistens sagen, eine sehr konkrete Vorstellung, irgendwie ein Bild und fange an, das zu schreiben, aber da ich die Texte nie vorformuliert habe, sondern im Prinzip dann sehr flüssig, das und im wahrsten Sinne des Wortes flüssig. Ja, genau, performativ im Prinzip auftrage und weiß, aber ich muss die Seite voll kriegen. Also die einzige Regel, die ich habe, die Seite muss voll sein. Passiert zwischen der anfänglichen Assoziation und dem Ende der Seite plötzlich doch wieder total viel, dass sich so einer ganz bewussten Kontrolle wieder entzieht. Und die Frage wäre eben genau auch in solchen kleinen Experimenten, sich selber darauf vorzubereiten, dass auf der einen Seite natürlich wir ein Bedürfnis haben, irgendwie das Ganze kontrolliert vonstatten gehen zu können, aber wie gehen wir eigentlich mit den Abweichungen um? Wie gehen wir damit um, dass die Kontrolle plötzlich zu Effekten führt, die unkontrolliert sind, die auch vielleicht gar nicht so schön sind, wie wir uns das gedacht haben, weil wir es natürlich auch, das, was ich mir dann als Baustein in meiner neuen Identität zusammensuche, wird ja sozusagen als idealisierter Baustein wieder ausgesucht. Das ist ja nicht der Witz, der ist nämlich normativ. Also er ist total besetzt und dann sagen ja auch, er ist positiv besetzt, weil es ja an ein Begehren, also die Erfüllung eines Begehrens geht. Und genau da sozusagen die ganzen negativen Aspekte, die dem entgegenstehen oder auch der Preis, den man dann dafür zahlen muss, also einfach ausgeblendet wird. Also das ist immer dieses, so ein Idealismus, der plötzlich in sich selbst zusammenbricht. Aber also die Frage ist, ist das ein Totalzusammenbruch? Also kann ich danach nicht mehr damit arbeiten, mit der Erfahrung auch, die ich gemacht habe, mit den Erleben dieses Zerbrechens? Und wie kann man vielleicht im Kleinen durch genau diese Erlebnisse der unkontrollierten Folgen eine Haltung entwickeln? Oder das wäre dann vielleicht sozusagen sowas wie ein Ideal, so eine Haltung zu entwickeln, es immer wieder zu versuchen, trotz des Wissens, dass es scheitert und gerade weil es scheitert, weil das Scheitern selber wieder eine Stufe ist, weiter in eine Richtung zu gehen und wirklich ein vollständiges Bild davon zu haben, was man überhaupt sein könnte und auch was man vielleicht gar nicht sein will. Ja, das weiß man halt immer nur im Nachhinein, ne? Also im Prinzip ist es so, also ich musste gerade an zwei Sachen denken. Also einmal natürlich, dass ich im Prinzip Persönlichkeit oder Identität vielmehr auch falsifizieren lassen muss, ansonsten ist sie nämlich gar keine Identität. Und das andere ist, dass wir seltsamerweise bei vielen anderen Dingen das überhaupt nicht mehr so haben, aber immer noch in einer Art von, und das ist irgendwie das Krasse, vielleicht kommen wir es aber gerade nur so vor, weil wir in diese Richtung jetzt viel gedacht haben, immer noch in einer Art von Synchronizität der Zeit stecken. Also so im mechanistischen Weltbild gab es ja diesen Laplacischen Dämon, diese Idee, dass man also alles voraussagen kann, wenn man, man hat die Weltformel gefunden, man kann also alles in der Zukunft sagen und auch alles in der Vergangenheit sagen, weil man hat ja die Formel schließlich. Das war im Prinzip jetzt ganz kurz runtergedampft, im Prinzip, um was es dort geht. Und das Erstaunliche ist, dass man also, man kennt es in den Strukturwissenschaften in dem Fall ja auch, nichtlineare Systeme geben einem überhaupt gar keine Möglichkeit, vorauszusagen, was da passiert. Der Begriff dafür ist determiniertes Chaos. Und interessanterweise haben wir aber, wenn es um ideale oder normative Elemente geht in unserem Leben, immer noch das Gefühl von so einer Art von Synchronizität. Also wenn wir von einem normativen Ideal ausgehen, dann ist auch klar, vielleicht nicht unbedingt, dass es erreichbar ist, aber dass der Weg dorthin linear ist oder zumindest, sagen wir mal, determiniert ist. Vielleicht nicht unbedingt linear, aber doch zumindest determiniert ist. Und was sich, glaube ich, immer zeigt, gerade was du gerade beschrieben hast und viele andere Sachen, die man selber so macht, im Kleinen wie im Großen, dass die Erfahrung, die man danach hat, meistens überhaupt nichts mit dem zu tun hat, warum man ursprünglich mal angefangen hat, das zu tun. Also, und das finde ich eigentlich auch interessant, einfach. Weiß nicht. Gedanken dazu? Zum Moment sozusagen der Stabilität von Idealen und Normen und der ja. Vorstellung der Erreichbarkeit dessen. Also jetzt zum Thema Synchronizität ist mir natürlich, musste ich jetzt wieder an eins meiner Lieblingsbeispiele des Frühjahrsputzes denken, der wahrscheinlich auch bis in die Ewigkeit eingeschrieben ist in die Menschheitsgeschichte. Mhm. Und wie ich durch die Erfahrung eines Kohleofens darauf gestoßen bin, warum der materiell zu einem gewissen Zeitpunkt total sinnvoll war, sich danach aber eigentlich sozusagen nur noch als kulturelle Praxis tradiert hat, ohne die materiellen Bedingungen, nämlich des Kohleofens und des Staubes und dem Wissen, dass man irgendwann nach so einem Winter eben nicht mehr heizt und deswegen bei einem Abwasch den ganzen Staub herauswischen kann, dass das eben auch, dass es da auch wirklich sozusagen noch eine gewisse Synchronizität der Handlungen gibt. Mhm. Zumindest viele Leute machen noch einen Frühjahrsputz, ganz unabhängig davon, mit welcher Methode sie heizen. Ja, ja. Und sich da eben, das finde ich insofern ein ganz gutes Beispiel, weil das zum einen so mehr oder weniger historisch einen Raum verortet oder einen Zeitraum verortet, in dem diese Praxis sozusagen nicht nur als geforderte, also als Ideal, dass man das eben zu tun hat, legitimiert war, sondern auch durch die materiellen Bedingungen. Und ich glaube, dass es bei vielen anderen Handlungsweisen unseres Alltags ähnlich einen historischen Zeitraum gibt, in dem diese Praxis mehr war als das Verhalten, nach dem man sich zu richten hat. Und vielleicht ist es genau auch da, dass das so eine historische Aufgabe, denn genau diese Punkte, diese vielleicht auch Verzweigungen oder diese so eine Genealogie dieser kulturellen Praktiken sozusagen aufzuarbeiten, um da vielleicht auch mögliche Variationen zu vollziehen. Also dann quasi ein Verhalten, das einem irgendwie komisch, störend, normalisierend, also für viele Leute ist es ja durchaus auch durchaus zu Recht ein Problem, normal zu sein. Wohingegen dieses Normal ja in den Köpfen der meisten, selbst der Normalen, ja immer doch dann irgendwie was anderes ist, als es bei den anderen ist. Also jeder ist sich ja selbst wahrscheinlich der Normalste. Ja, genau, das ist ja eben. Aber es gibt ja schon irgendwie auch eine statistische Normalisierung und. Ja, spätestens, auch, genau. Mit auch natürlich im mehr oder weniger engen Menschenkreis, mit dem man sich begibt, gibt es ja trotzdem auch dort Verhaltensmuster, die als normal anerkannt werden und die können eben total starke Probleme hervorrufen. Und da glaube ich, halte ich für so eine historisch-genealogische Arbeit genau dieser problematischen Praktiken für zumindest eine gute Ergänzung zur Frage, inwieweit das dann mein eigenes Problem ist, das ich habe. Ja, ich denke mir auch so, es wäre interessant, eine Art von Handlungsenzyklopädie zu haben, was mal was bedeutet hat, weil gerade, dass diese symbolischen Handlungen, diese Handlungen einfach selber im Prinzip Wissensformationen sind, wo so viel subtrahiert worden ist, dass sie selbst im Prinzip total verkrüppelt heute nur noch auftreten und wir also, insbesondere wenn man dann halt wirklich scharf hinguckt, eigentlich nur noch sagen können, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ist überhaupt nicht sinnvoll, das so weiterhin zu tun. Also viele Traditionen sind ja so und es gibt im Prinzip, damit ist keine Nützlichkeit verbunden, könnte man auch sagen. Also es gibt... Wobei ich durchaus kein Problem mit einer geputzten Wohnung habe und auch kein Problem damit habe, meine Wohnung mal einmal komplett zu reinigen. Die Frage ist halt, muss ich das im Frühjahr machen? Oder was sind eigentlich die Gründe, warum ich das wann mache? Kann ich das nicht auch vielleicht erst im September machen, wenn ich ja Lust drauf habe? Oder muss ich dann überhaupt noch Frühjahrsputz nennen? Oder vielleicht ist es dann der einmalige, wie es Großreinemachtag, der dann immer sein könnte. Die Frage ist halt in dem Moment auch da wieder die Frage, solange wir das mit einem Namen, also auch wieder sozusagen ein ganz schönes Beispiel, wie das in so einem Begriff auch sediert ist. Also wie sich das ablagert und wir plötzlich uns gar nicht mehr klar machen, auch dieses normative Gehalt, dass dieser Name des Frühjahrsputzes dem Ganzen auch schon verleiht. Also, dass es natürlich plötzlich sich komisch anfühlt, wenn ich meinen Frühjahrsputz im Herbst mache. Ja, weil stimmt. Obwohl es eigentlich nichts dagegen spricht. Nichts dagegen. Also, es gibt plötzlich halt eine begriffliche Widersprüchlichkeit, die wo dann also auch da nochmal die Wirkmächtigkeit von Sprache und Begriffen auch sich dann verdeutlicht. Ja. Und es funktioniert halt auch, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, ich dachte gerade so, es gibt gute Gründe, warum man Frühjahrsputz vielleicht im Frühjahr tatsächlich macht, weil, also Scheiben, ich bin nicht jemand, der seine Fenster putzt, aber ich weiß es zufälligerweise, Fenster putzen macht sich am besten, wenn es nicht also wenn es warm ist, aber es darf halt nicht die Sonne im wesentlichen Sinn auf die Scheiben scheinen und es sollte regnen, sollte es natürlich auch nicht. Dann macht man es also am besten im Frühjahr. Und das ist eigentlich interessant, weil auf was das eigentlich verweist, ist ja gar nicht so sehr, dass der Frühjahr überall auf der ganzen Welt, das Frühjahr gar nicht auf der ganzen Welt das gleiche ist, sondern dass es also ein extrem eurozentristisches oder zumindest also von der nördlichen Halbkugel stammendes Begriffsrepertoire ist oder eine Vokabel ist zumindest daraus, die auch eigentlich nur dort funktioniert. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, in Südafrika zu sagen, wir putzen im Frühjahr unsere Scheiben oder das ganze Haus. Also, ja, genau. Also das ist halt eigentlich auch interessant, dass... Aber ich glaube, das machen sich halt viele auch wiederum nicht so sehr bewusst, dass man also über Sprache, wenn man sie dann exportiert in dieser Form, und Frühjahrsputz ist jetzt ein sehr eindeutiges Beispiel, wo man das auch gut nachweisen kann, also deswegen nimmst du das ja auch gerne, aber es gibt natürlich viel, viel mehr Begriffe, wo das viel versteckter der Fall ist, die aber gleichzeitig also extrem, also unsinnig auch für den Ort sind oder auch für die Kultur sind, in der diese Begriffe dann angewendet werden. Also wie gesagt, in Südafrika das so zu machen, ist überhaupt nicht sinnvoll. Es macht keinen Sinn und es macht natürlich auch keinen Sinn, den Begriff dort irgendwie zu verwenden. Ich meine, der Kindergarten hat sozusagen seine historische Halbwertszeit begrifflich auch schon überschritten. Also ja. Die meisten Kindergärten haben in der Regel nicht mal einen Garten, zumindest nicht in Berlin. Und also von daher, trotzdem ist dieser Begriff exportiert worden und wir es aber genau das, diese Widersprüchlichkeit, dass die meisten Kindergärten gar keinen Garten haben, würde in einem englischsprachigen Kontext, in dem ja Kindergarten auch verwandt wird, gar nicht auffallen, weil es gar nicht klar wäre, dass man zwangsläufig weiß, was eigentlich Kinder und was Garten sind, sondern diese Institution hat den Namen Kindergarten. Ja, stimmt. Und fällt das gar nicht auf. Und das ist, glaube ich, aber auch in anderen Bereichen viel, viel problematischer als jetzt im Kindergarten oder am Kindergarten oder um den Begriff des Kindergartens herum. Dass es zu einer Übertragung von Begriffen kommt, sei es also Wissenschaft, es findet in wissenschaftlichen Kontexten, aber auch in kulturindustriellen Kontexten statt. Ja. Wo diese Implikationen, die der Begriff in seiner originären Sprache hat, gar nicht mit übersetzt werden können oder beziehungsweise gar nicht mit übersetzt werden und man einen sehr naiven Umgang mit diesen Begriffen hat und das teilweise auch zu einem sehr, affirmativen Umgang mit diesen Begriffen führt. Und auch da wäre sozusagen es wichtig, also wichtig, mehr als die Begriffe zu übersetzen. Und die Frage ist dann halt, wie weit ist das dann möglich oder sprengt das nicht den Rahmen der Übersetzung? Also die Übersetzung scheint heutzutage mehr und mehr unproblematisch, war es aber noch nie und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht sein. Also spätestens das, dass uns das unproblematisch erscheint inzwischen schon, sollte uns eigentlich noch viel mehr die Alarmglocken läuten lassen, denke ich. Na, ich denke mir das so. Also erstmal ist natürlich der Übersetzerjob selbst also total... Also undankbar in alle Richtungen eigentlich, weil man es nie richtig machen kann. Also für einen selbst nicht, für alle anderen nicht, für die, die man übersetzt, sowieso nicht. Aber was ich halt dabei auch wichtig finde, ist halt, und da kommt jetzt wieder zurück zu dem, was ich vor 20 oder 25 Minuten schon mal angedeutet habe, dass sich das Bewusstmachen viel wichtiger ist, als jetzt alles in die Tonne zu kloppen und alles anzuzünden und zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube also, dass man sich dieser Sachen auf jeden Fall ganz doll bewusst sein muss und die auch irgendwie immer wieder thematisieren muss einfach. Also man muss genau diese Art von Gespräch halt auch immer wieder führen. Also das nervt unter Umständen manche aber auch. Aber ich glaube, gerade dieses Nerven deutet eben darauf hin, dass es etwas gibt, was hier ausgeschlossen werden soll. Also dass es einfach etwas ist, über was man nicht gerne redet, weil es halt anstrengend ist und weil es halt nicht gewohnt ist und weil es sich auch nicht sofort erschließt. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn das nämlich so ist, dann gibt es dort offensichtlich Gesprächsbedarf. Ja, also ich finde auch, das, worum es gehen müsste, wäre zum einen die Anerkennung der Differenz, die Möglichkeit der weiteren Differenzierung, die Lust am Differenzieren und dann sagen, am Uneindeutigsein, am Widersprüchlichen vielleicht auch, also das Ertragen der Widersprüchlichkeit dem Bedürfnis nach Eindeutigkeit und Wahrheit eben nicht automatisch nachzugehen. Und ich denke auch, dass gerade bei dem, was du gerade noch gesagt hast, was ganz wichtig ist, ist, dass wir Räume, Kommunikationsräume schaffen müssen, in denen auch diese Ängste, die quasi mit der Infragestellung der eigenen Person und der eigenen Position verbunden sind, aufgefangen werden können oder sozusagen eben nicht zu so einer Selbstvernichtung führen. Also, dass man eben auch mal was anderes ausprobieren kann, experimentieren kann mit der eigenen Identität und auch sozusagen das Infragestellen der eigenen Identität vielleicht auch nur temporär sozusagen genau, erlaubt also und den Leuten vor allen Dingen die Angst nimmt, anders zu sein oder mit anderen konfrontiert zu werden oder Unrecht zu haben oder vielleicht auch ganz, ganz lange Zeit schon das Fall, also das, wie soll ich sagen, vielleicht nicht richtig gemacht zu haben. Also das taucht ja dann irgendwie ganz häufig auf, dass so bei Sprachgebrauch zum Beispiel, wenn man dann das schon immer irgendwelche Worte verwendet hat und plötzlich kommt dann angeblich irgendjemand von irgendwo daher und sagt, man soll das jetzt nicht mehr sagen. Ja. Und dann, jetzt haben halt viele Leute das Gefühl, sie können das nicht, weil das für sie sozusagen zu so einem Schuldmoment führen würde, dass sie sich schuldig fühlen würden, dass sie das all die Jahre gemacht haben, anstatt anzuerkennen, dass es all die Jahre aus dem Wissensstand, aus dem heraus sie so, wie es argumentiert und gesprochen haben, vielleicht okay war, dass aber mit dem neu akkumulierten Wissen oder mit dem neuen Wissen, das man hat, man eben auch bereit sein kann, darauf zu verzichten und dass es dann möglich ist, ohne irgendwie, dass das, was man davor gemacht hat, per se schon irgendwie schlimm war oder man dafür dann sich zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, genau. Also ich finde, das finde ich halt auch immer wieder bemerkenswert. Also es gibt auch von einem, ist auch ein Podcaster, der macht auch Filme, fand ich einen schönen Satz, ist bestimmt nicht von ihm, aber daher kenne ich den zumindest. Der hat gesagt, also er sei jeden Tag eine andere Person und damit auch sehr glücklich. Also das war jetzt nicht besonders gut poetisch wiedergegeben, aber so würde ich das nämlich auch sehen. Also niemand bewertet jeden Menschen jeden Tag gleich, sondern ganz im Gegenteil immer wieder neu. Der erste Eindruck ist vielleicht wichtig und so weiter und man ist natürlich nicht komplett frei in dem, sondern man hat natürlich einen Ausgangspunkt. Aber sich zu irren, und ich habe es zum Beispiel auch gemacht, ich habe lange behauptet, dass also sowas wie Gendern oder sowas totaler Blödsinn sei, zum Beispiel, weil einfach ich genau diese Angst nämlich hatte. Ja. Wenn ich jetzt den Rückzieher mache und sage, nee, ich finde es eigentlich gut, wenn wir miteinander probieren, irgendwie geschlechtergerecht umzugehen. Also ich mache es jetzt beim Sprechen nicht, weil es einfach sehr, sehr anstrengend finde. Ich habe es probiert, aber geht halt auf Dauer nicht besonders gut. Aber im Schreiben mache ich es zumindest. Und selbst das steht nicht unbedingt fest. Also vielleicht mache ich es in Zukunft im Sprechen auch wieder. Und damit umzugehen, ne, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ja, schön. Wir haben eine Stunde fast voll gemacht. Hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, ich kann nur sagen, eigentlich alle Hörer auffordern, kleine Experimente zu machen. Ich denke, die Grenze des Experiments ist immer die Freiheit des anderen. Aber sozusagen innerhalb des eigenen Verhaltens ist so viel möglich. Auch die eigene Wahrnehmung ist so variabel. Und auch die Wahrnehmung der anderen und auch das, was die anderen machen. Und man kann eigentlich Leute nur ermutigen, sozusagen, zumindest dort, wo sie mit sich selbst oder mit ihrer eigenen Wahrnehmung irgendwie an Probleme stoßen, anderes auszuprobieren. Würde ich niemandem vorwerfen, der das Ideal hat, eine stabile Persönlichkeit über mehr als einen Tag zu sein. Und ich denke auch, zwischen Menschen, es gibt auch sozusagen alle möglichen Formen der Beziehung. Es basieren natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise das Vertrauen in den, ganz egal wie der andere morgen sein wird, dass gewisse Mindeststandards im zwischenmenschlichen Umgang miteinander gewahrt bleiben. Und ich denke, die sind wirklich auch vor allen Dingen wichtig. Und das sind vielleicht auch genau die Gewissheiten, die wir vielleicht erstmal nicht in Frage stellen sollten. Aber sozusagen jenseits dieser eben Ansprüche an Menschlichkeit, würde ich sagen, ist noch viel mehr möglich und sollte auch noch viel mehr ausprobiert werden und eine gewisse Offenheit auch den Experimenten der anderen gegenüber gezeigt werden. Und also gerade die Anerkennung des Nicht-Identischen, also dass die anderen eben nicht ich sind, dass das aber sozusagen weder schlecht für die anderen noch schlecht für mich ist. Und dass wir im besten Fall dafür sorgen, dass wir alle das sein können, was wir sein wollen, das ist, glaube ich, sollte irgendwie ein Ideal sein, an dem wir alle irgendwie partizipieren können. Ja, das finde ich schön. Okay, dann klapp ich hier mal zusammen. Das war die erste oder die nullte Nummer, mal sehen. Ihr findet mehr von dem Kram auf irgendeiner Webseite, die ich jetzt noch nicht weiß. Ich werde es bei mir auf dem Blog auf jeden Fall verlinken. Also sage ich jetzt für die erste Folge erstmal, schaut bei blog.openmedi.de vorbei und da werde ich dann irgendwie in Zukunft auf jeden Fall sagen, wo ihr den Podcast dazu findet. Ich hatte mal eine Frage. Ciao.